und ihre schönen Lieder. Sie ist wohl das größte Glück für uns im Alpenland. Ein Tag fängt so fröhlich an mit unserer Volksmusik. Wir spielen und singen sie für euch ein Leben lang. Wir spielen und singen sie für euch ein Leben lang. Volksmusik.